Nur Gott kann uns hier richten, das Leid geht vorbei. Doch bis dahin bleib ich auf der Street, also fick die Polizei. Yeah! La la la la la la. Jade ist jetzt frei, also fick die Polizei an die ganze JVA. Wir warten draußen bereit, dieses Leid. Seit wann geht es vorbei? Nimmt mich fest, sperrt mich ein. Doch ich bleib, Mann, ein Mann, der kein verpfeift an irgendwelche Cops. Mann, wir fürchten nur noch Gott. Wir sind Türken aus dem Block und wir würfeln um deinen Kopf. SKL Clan, fresh out together. Schwarzkopf, Kanaken, Rap, Cash, Money, Brother. 88214, ich bin gerade aus dem Knast nach 2 Jahren hier. Junge, und wir attackieren die Raubtiere auf Beute zu. In das Beuteschema passt dein Freund und du. Und wenn du 110 und deine Leute ruhst, wir ficken 1-2 Bullen und dann euch dazu. Versteht ihr? Ich hab nichts zu berichten im Gerichtssaal, denn nur Gott kann mich richten, ihr Wichser, ich bin Jai. Nur Gott kann uns hier richten, das Leid geht vorbei. Doch bis dahin bleib ich auf der Street, also fick die Polizei. Ich fick die Polizei. Nur Gott kann uns hier richten, das Leid geht vorbei. Doch bis dahin bleib ich auf der Street, also fick die Polizei. Ich fick die Polizei, hier, fick die Polizei. Da, mein geliebtes Deutschland, ich ficke dich, du Polizeistaat. Meine Jungs sind hinter Gittern, meine Brüder sind verbittert wie Gewitter. Bringt dir mein Nigger zum Zittern, Mutterficker, meine Schickimicki-Wichser. Wir träumen von Geldmann, mein Name wurde ausgekugelt, ja du Freund und Helfer. Mittelfinger, geh nach oben. Ich widme das Samudi, wenn du rauskommst. Ficken wir schnell 10.000 Groupies, Nigger. Die Cops, ich schlage zu mit dem Teleskop. Schlag, stopp, bin ich kriminell? Nein, ich regel Durst, mein Job. RVHB, sag, kennst du uns? Landfrieden. Ja, wir sind Legende, Jungs. Und dieser Gänse bumst dich, wenn du Streit suchst. Und danach kann dein Gesicht deinem Leid tun. Stress, Motherfucker, heißt Sex, Hardcore Brothers, Black Life. Guck, ich netze weg, deine Placker. Nur Gott kann uns hier richten, das Leid geht vorbei. Doch bis dahin bleib ich auf der Street, also fick die Polizei. Ich fick die Polizei. Nur Gott kann uns hier richten, das Leid geht vorbei. Doch bis dahin bleib ich auf der Street, also fick die Polizei. Fick die Polizei, ich weiß, only God can judge me. Mach mal nicht auf hart, deine Kette ist aus Plastik. Das ist das Land, in dem die Jungs mit Hasch stehlen. Dein Handy mit Touchscreen, ganz einfach abziehen. Tätowiert präsentiert sich der G in einem Jeep. Das ist Spiel ohne Regeln, du verlierst einfach mies. Ich bin safe, der Typ, der auf die Grenzen scheißt. Komm mir aus dem Land, wo du als Kind schon Steine über Grenzen schmeißt. Ich fick die Polizei. Nur Gott kann uns hier richten, das Leid geht vorbei. Doch bis dahin bleib ich auf der Street, also fick die Polizei. Fick die Polizei. Yeah, K1, SKL Krem, Black Life Escape, K-Safe, Zeit. Was geht ab, RV? Und Zeit ist aus dem Knast, Alter. Wir sind back. Fick die Polizei, fickt euch alle. Bundesgrenzschutz, fickt euch alle. Ich bin der Staatsfeind Nummer 1. Was geht ab, yo? RV, an alle meine Hardcore-Brothers.